Das Kästchen. Neujahrsmärchen von A. Engel. Das neue Jahr wandelte still durch die Straßen. Es betrat die Wohnungen, betrachtete alles, was ihm begegnete, mit aufmerksamen Blicken und vergaß von Haus zu Haus gehend niemanden. Es kam schon über Feld, hatte die Wälder durchschritten und war über die Gewässer dahingeglitten, lautlos, als würde es von dem Hauch der Glockentöne getragen, die von allen Türmen erklangen. Es hatte ja für jeden von dem lieben Gott etwas mitbekommen, und nun musste es sich umsehen, wo es seine Gaben am passendsten anbrachte. Eben betrat es ein Häuschen der Vorstadt. Nachdem es die unteren Räume durchschritten hatte, stieg es eine Treppe empor und öffnete geräuschlos die Tür eines Stübchens, das nur von einem kleinen Knaben bewohnt war. Das Zimmer war dunkel, aber der kleine Knabe schlief noch nicht. Er warf sich unruhig im Bett herum. Die Glockentöne von dem nächsten Kirchturme klangen deutlich zu ihm herüber, und er hatte sich schon die Ohren mit den Händen zugehalten, um sie nicht zu hören. Aber es half ihm nichts. Sie schlugen an sein Ohr und schienen noch viel tiefer in ihn einzudringen. Es erschien ihm, als seien es nicht nur Töne, sondern als redeten sie auch irgendeine Sprache, die zu verstehen er sich bemühen müsse. Und indem er nun umso angespannter horchte, wurde er immer heißer und unruhiger. Während er sich sonst eigentlich nur des Augenblicks bewusst wurde, stand nun mit einmal das ganze verflossene Jahr mit seinen kleinsten Begebenheiten merkwürdig klar vor seiner Seele. Es hatte sich von den übrigen, deren er sich zu erinnern vermochte, nicht viel unterschieden. Es galt stets für einen nicht gut gearteten Knaben. Seine Eltern, die ihn trotz seiner Fehler liebten, hatten nur Kummer von ihm, und sonst hatte niemand ihn gern, und niemand hatte Geduld mit ihm. Doch noch jemand, der alte Karo, dem er seine Anhänglichkeiten nicht mit Fußtritten und seinen sonstigen ewigen Quälereien hatte verleiden können. Der sah ihn auch noch, indem er bei einer erlittenen Misshandlung laut aufheulte vor Schmerz, immer fast mitleidig mit seinen klaren, treuen Augen an, als wolle er sagen, armes Kind. Und dieser ewig klare Blick, der ein stets ungetrübtes Gewissen, eine unwandelbare Treue verriet, ärgerte den Knaben nicht weniger als die Scheltworte der Menschen. Mit seinen Genossen zeigte er sich stets unverträglich. Sie mieden ihn deshalb, und waren sie dennoch einmal zusammen, so gingen sie bald in Zank und Streit auseinander. Den Lehrern erschwerte er ihr Amt durch heimtückische Streiche, durch Trotz und stetiges ungehöriges Benehmen. Den Dienstboten verleidete er den Aufenthalt im Hause seiner Eltern. Freuten sich alle Leute über den Einzug des Frühlings, so riss er hämisch den jungen Blumen die Köpfe ab und störte den kleinen Tieren ihre wiedergewonnene Daseinsfreude. Seine Zerstreuung war die Angst gequälter Geschöpfe, und manchem stillen Vogelheim wurde durch ihn der Friede geraubt. Merkwürdig, dass, während er weiter und weiter dachte, ihm immer mehr dergleichen einfiel und nicht eine einzige Handlung, wie er sie doch an anderen Kindern rühmen gehört hatte. Er weinte endlich in seiner Ohnmacht gegen die anstürmenden Gedanken und vor Trotz, denn es war ihm ja nicht leid, was er getan hatte. Sein Herz war verstockt. Er hatte wohl manchmal, besonders wenn er den Kummer seiner Eltern bemerkte, daran gedacht, er wolle sich ändern. Aber was half es? Was er getan hatte, war ja doch nicht wieder gut zu machen. Die Leute sagten immer, aus dem unartigen Knaben würde ein böser Mensch werden. Er hatte sich daran gewöhnt, das zu glauben. Weshalb sollte er auch gut sein? Ein Geräusch an seinem Bett ließ ihn auffahren, und erschrocken starrte er die Gestalt des neuen Jahres an. »Du brauchst dich nicht zu fürchten«, sprach diese. »Ich komme nur, dir etwas zu schenken.« »Was willst du mir schenken?« entgegnete er trotzig. »Die Eltern haben mir zu Weihnachten auch nicht so viel geschenkt, wie die guten Kinder bekommen. Sie sagten, sie würden mich reich beschenken, wenn ich auch erst ein gutes Kind sei. Aber ich werde doch kein gutes Kind und werde also nie etwas bekommen. Und du willst mich auch nur zum Besten haben und wirst mir auch nichts schenken.« »Das werde ich doch tun«, sprach die Gestalt freundlich, unter dem Mantel ein Kästchen hervorziehend. Von dem ging ein dichter Schein aus, so dass der kleine Knabe unwillkürlich verlangend danach griff. Dabei sah er auch das Gesicht des neuen Jahres, das ihn mit mildem Ernst und freundlich ermunternd ansah. Als er das Kästchen in den Händen hielt, sprach die Gestalt: »Je öfter du dies Kästchen öffnest und dich mit seinem Inhalt beschäftigst, desto mehr wird es dir zum Heil gereichen. Es liegt ein unschätzbarer Reichtum darin verborgen. Durch Fleiß wirst du dir solchen gewinnen.« Indem der Knabe beschäftigt war, das Kästchen zu öffnen, schritt die Gestalt leise hinaus, um ihre Pilgerfahrt über die Erde fortzusetzen. Der Glanz war aus dem Innern des Kästchen gedrungen und ergoss sich nun in geheimnisvollen Schein über das Bett des Knaben. »Gute Vorsätze« stand dort in der Innenseite des Deckels geschrieben. Der Inhalt bestand aus einzelnen Blättchen, deren Inschrift ebenfalls mit schimmernden Zügen hervortrat. Der Knabe nahm eins nach dem anderen in die Hand. »Ich will den Willen meines Schöpfers erfüllen«, las er auf dem ersten, »indem ich mich bestrebe, das zu werden, wozu er mich erschaffen hat, ein guter Mensch. Ich will meinen Eltern Freude machen, indem ich pflichtgetreu das übe, was mir als Aufgabe gestellt ist, und das unterlasse, was zu tun verboten ist. Ich will die Dienstboten meiner Eltern nicht behandeln, als ob sie Sklaven unseres Hauses wären, sondern will sie höflich bitten, wenn ich ihrer bedarf, und will ihnen auch für die geringste Hilfeleistung freundlich danken. Ich will den guten alten Karo nicht mehr quälen, sondern will ihm seine alten Tage recht verschönern und ihm, so viel ich nur kann, vergelten, dass er sein ganzes Leben hindurch der treue Freund und Beschützer unseres Hauses war. Ich will überhaupt stets daran denken, dass der Vater im Himmel, zu dem jeden Abend zu beten meine Mutter mich gelehrt hat, der Vater aller Menschen ist, des kleinsten Wurms sowohl wie der des mächtigsten Menschen, dass er alles geschaffen hat, damit es lebe, und mich, damit ich allem, was da lebt, ein liebevoller und hilfreicher Beschützer und Pfleger werde.« So ging es fort, und der Schein, der von den Lettern ausging, fiel tief in die Seele des kleinen Knaben und machte es dort hell und warm. Die Glocken hatten aufgehört zu läuten, die Lieder wurden dem Knaben schwer. Sorgfältig packt er die Blättchen wieder in den Kasten, mit der festen Absicht, sie am folgenden und an allen anderen Tagen wieder und wieder zu lesen. Nachdem er noch eine Weile mit schlafmüden Augen den aus den Fugen quellenden Glanz betrachtet hatte, schob er das Kästchen unter sein Kopfkissen. Worauf man einmal geschlafen hat, das soll man am besten im Kopf behalten und im Herzen. Das neue Jahr aber wandelte still seinen Weg weiter.